Урок 20, упражнение 10, страница 109. Das Ballspiel. Die Ballspiele. Der Berg. Die Berge. Das Dorf. Die Dörfer. Das Ergebnis. Die Ergebnisse. Das Fest. Die Feste. Die Freundschaft. Das Freundschaftstreffen. Die Freundschaftstreffen. Die Gegend. Die Gegenden. Die Heimatstadt. Die Heimatstätte. Die Mannschaft. Die Mannschaften. Das Mitglied. Die Mitglieder. Der Schnee. Die Sektion. Die Sektionen. Die Skiwanderung. Die Skiwanderungen. Das Spiel. Die Spiele. Der Sport. Das Stadion. Die Stadien. Der Trainer. Die Trainer. Der Wettkampf. Die Wettkämpfe. Der Zug. Die Züge. Absolvieren. Eintreffen. Traf ein. Eingetroffen. Du triffst ein. Er, sie, es trifft ein. Enden. Erkämpfen. Interessieren. Sich interessieren. Leiten. Siegen. Trainieren. Teilnehmen. Nahm teil. Teilgenommen. Du nimmst teil. Er, sie, es nimmt teil. Unternehmen. Unternahm. Unternommen. Du unternimmst. Er, sie, es unternimmt. Dorthin. Eigen. Leidenschaftlich. Unentschieden. Verschieden. Sport. Leichtathletik. Schwerathletik. Treiben. Trieb. Getrieben. Im Stadion. Mit Ungeduld. Die Deutsche Hochschule für Körperkultur. Der Thüringer Wald. Zum Fenster hinausschauen. Am nächsten Tag. Zum ersten Mal.